Oh my goodness. Oh du meine Güte. This seems to be one of the favorite questions. Das scheint eine der meistgestellten Fragen zu sein. Can I have sex before marriage? Kann ich vor der Ehe Sex haben? And I understand why this question is so frequent today. Und ich verstehe, wieso dass diese Frage heute so häufig gestellt wird. Recently I read a survey from a European country. Vor kurzem habe ich eine Umfrage von einem europäischen Land gelesen, where the first sexual contact of young people is almost as low as 14 years. Wo darin stand, dass die erste sexuelle Begegnung um die 14 Jahre passiert. Also wenn die Jugendlichen 14 Jahre alt sind. Like more than all half of all the youth already had their first sexual contact at 14. Und mehr als die Hälfte der Jugendlichen hatte eine sexuelle Begegnung um die 14 Jahre alt. So what's happening? Also was passiert? It's become a normal thing. Es ist etwas, was ganz normal wurde. Suddenly you become a Christian and you're told. Und auf einmal wirst du Christ und man sagt dir, you can't have sex before marriage. Du kannst keinen Sex haben vor der Ehe. That's the only thing that preachers say. Und das ist das Einzige, was die Prediger sagen. So, I'm gonna talk about it. Und ich werde darüber sprechen. I'm gonna talk what I think the Bible teaches us. Und ich werde darüber reden, was ich denke, was die Bibel lehrt darüber. And I'm gonna talk some simple, smart advice. Und ich werde ein paar einfache Gedanken mit euch teilen darüber. You know, some people teach that the Christian way to have relationship is what they call courtship. Ein paar Leute lehren, dass der christliche Weg, um Beziehungen zu leben, ist ein Daten. That means the first kiss happens at the altar. Und sie sagen, dass der erste Kuss erst am Altar passieren sollte. Now, I'm going to give you my advice, and actually, I've been teaching this our young people in Poland, oh my goodness, for almost 20 years. Und ich werde meine Gedanken mit euch teilen, und ich habe diese schon seit 20 Jahren mit Jugendlichen in Polen geteilt. See, the first thing we have to understand is we must not be conformed to this world, because we're not of this world. Also das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass wir nicht der Welt angepasst leben sollen, weil wir sind nicht von der Welt. So we don't model our relationships on how the world has taught us. Und deshalb leben wir nicht unsere Beziehung, wie die Welt uns lehrt, dass wir sie leben sollen. So, Rainer, can we date, can we have a girlfriend, can we court, what do we do? Also Reinhard, kann ich eine Freundin, haben, kann ich daten? Wie soll ich das machen? What is the point to have a relationship with the opposite sex? Also wieso hast du eine Beziehung mit dem anderen Geschlecht? To find a partner to marry. Doch, um jemanden zu finden, den du heiraten kannst. That's the point. Das ist der Grund. So, is it smart for a 16-year-old to already go into a relationship? Also ist es schlau für einen 16-Jährigen oder einen 60-Jährigen schon eine Beziehung zu haben? Unless you want to get married at 17, no. Nun, wenn du mit 17 heiraten willst, ist das okay, aber sonst nicht. Again, why is it so hard for us Christians to use a little bit of common sense? Wieso ist es so hart für uns Christen, ein bisschen gesunden Menschenverstand zu gebrauchen? We don't even understand when the Bible gave us instructions to live by. Wir verstehen nicht, dass wenn die Bibel uns sagt, wie wir leben sollen, God never gave us a rule book because he's mad enough at us if we break the rule. Dann hat Gott uns nie diese Regeln gegeben, weil er wütend auf uns ist und uns quälen will. God gave us instructions to live life smart. Sondern er zeigt uns, wie wir leben schlau leben können. Remember this. Erinnere dich daran. God, who is love, knows what hurts and harms us. And he's telling us, hey, don't do that. Gott in seiner Liebe weiß, was uns verletzt, was uns schadet. Und in seiner Liebe sagt er, mach das nicht. So, what should we have, boy or girlfriend? Also sollten wir eine Freundin, Freundin haben? I believe, sure, if you're at the place where you want to get married, why not? Ich glaube, ja klar, wenn du an einem Ort bist, wo du heiraten möchtest, wieso nicht? But if you're not ready to get married, it doesn't even make sense. You just torture yourself. Aber wenn du nicht bereit bist, um zu heiraten, dann quälst du nur dich selber. Now you're in this relationship with this person, oh, love you, love you, love you, love you, and you can't get married for the next 3 years. Why would you hurt yourself so much? Jetzt bist du so verliebt in diese andere Person und du kannst für die nächsten 3 Jahre nicht heiraten und du liebst sie so sehr und du leidest. Was ist der Sinn dabei? Your hormones go crazy. Deine Hormone werden ja verrückt spielen. You can focus on anything anymore but on that other person. Und du kannst dich auf nichts konzentrieren als auf diese andere Person. And if you still can focus on another thing, well, something is wrong in that relationship. Und wenn du dich auf viele andere Dinge fokussieren kannst, dann stimmt etwas nicht mit der Beziehung. I almost failed my Bible school class because I was in a relationship with Debbie. Ich habe fast meine Bibelschule nicht geschafft wegen der Beziehung mit Debbie. Of course. Klar. That's what happens. We become passionate, we fall in love and all this stuff. Und das ist, was passiert. Wir werden leidenschaftlich, wir verlieben uns und all diese Dinge. But let me tell you something. Aber ich möchte euch etwas sagen. There is a huge, huge problem that we have today in our world. Es gibt ein großes Problem, das wir heute in der Welt haben. We do the relationship like this. Wir leben so die Beziehungen. So you take a pot of water. Du nimmst einen Topf heißes Wasser. You bring it to boil. Und dann lässt du diesen Topf kochen. And then you put it off the fire. Und dann nimmst du es vom Feuer. And then let it go cold. Und dann lässt du es kalt werden. That's how relationships are today. Und das ist, wie man Beziehungen heute lebt. It's all feelings, passions, emotions. Es ist alles Gefühle und Leidenschaft und Emotionen. 5 years into the marriage, it's all cold. Und dann heiratet man und dann nach 5 Jahren ist alles kalt. That's not the biblical way of doing a relationship. Aber das ist nicht die biblische Art und Weise, um eine Beziehung zu leben. The biblical way is doing it like this. Weil der biblische Weg ist wie folgt. Take the pot of water that's cold. Man nimmt diesen Topf mit kaltem Wasser. You make the decision that this is the person I will marry and I will love this person forever. Und du entscheidest dich, dass du diese Person heiraten möchtest und diese Person für immer lieben willst. And I will learn to love this person. So the water keeps boiling. Und dann lernst du diese Person zu lieben und das Wasser ist fortwährend am Kochen. Now it's not feelings, it's a choice that I will keep the boiling water always boiling. Und dann sind es nicht einfach Gefühle, sondern ein Entscheid, dass du dieses kochende Wasser immer am Kochen halten wirst. So is it okay to have a girlfriend or a boyfriend? Also ist es okay, einen Freund zu haben, eine Freundin? In order to find out if you want to get married to this person, yeah. Wenn du rausfinden willst, ob du diese Person heiraten willst, ja. But if you are not sure that you could ever get married to this person, why would you even talk to them? Aber wenn du denkst, dass du nie diese Person heiraten möchtest, wieso sprichst du überhaupt mit dieser Person? Or if you are not at a place where you're ready to get married, why would you even think of a relationship? Oder wenn du nicht an einem Ort bist, wo du bereit bist, um zu heiraten, wieso würdest du überhaupt mit dieser Person zusammen sein? Okay, Rand, I have a boyfriend. I have a girlfriend. Okay, Reinhard, ich habe einen Freund, eine Freundin. I believe we're really gonna get married. Und ich glaube, wir werden heiraten. So, how far can we go? Also, wie weit können wir gehen? Can we have sex? Können wir Sex haben? Well, look, here is what we have to understand. Also schaut, hier ist, was wir verstehen müssen. The Bible says in 1 Corinthians very interesting stuff. Die Bibel sagt im 1. Korinther etwas ganz Spannendes. He says that there's one sin that is more severe than any other sin that exists. Er sagt, dass es da eine Sünde gibt, die schlimmer ist als die anderen. It's the sin of sexual immorality. Und das ist die Sünde der Unzucht. Why is that more than any other sin? Und wieso ist diese schlimmer als die anderen Sünden? Because Paul explains it. Also Paulus erklärt es uns. He says, because this sin is against your own body, and your body is the temple of the Holy Spirit. Er erklärt, diese Sünde ist gegen deinen eigenen Körper und dein Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. So what happens? Also was passiert? My body only belongs to Debbie and to the Holy Spirit. Mein Körper gehört nur Debbie und dem Heiligen Geist. It doesn't belong to anybody else. Es gehört niemandem anderen. It belongs to Debbie because I'm in a covenant with her. That's why we can have a sexual relationship. Er gehört Debbie, weil wir sind in einem Bund und deshalb können wir sexuelle Beziehungen haben. Because I could teach you, but I don't know. Maybe the children will see this, so I don't. Ich könnte euch lehren ein bisschen mehr, aber werde ich nicht machen, weil vielleicht schauen Kinder zu. Even the act of sexual intercourse is a picture of the covenant. Aber sogar der Geschlechtsakt ist ein Bild von dem neuen Bund. You penetrate behind the curtain. Ja, du dringst hinter diesen Vorhang. It's the deepest act of intimacy. Und das ist der tiefste Akt von Intimität. So what happens? Was passiert? Here's what happens. Das ist, was passiert. When you sleep with another person, wenn du mit einer anderen Person schläfst, something spiritual happens. It's not just a physical little bit of pleasure. Und dann passiert etwas Geistliches. Es ist nicht einfach etwas Sinnliches, Körperliches. Paul says, don't do this because you two have become one. Paulus sagt, tut das nicht, denn dann werdet ihr eins sein. Dann seid ihr eins geworden. So God is not saying, hey, don't have sex before marriage because I don't like you to have it. Also Gott sagt nicht, hey, habt keinen Sex vor der Ehe, weil ich das einfach nicht will. Right. You know, there is a guy. Aber wisst ihr, da gibt's einen Mann. He was a chaplain in the American Army. Er war ein Pfarrer oder ein Geistlicher in der amerikanischen Armee. And he was in many war zones. Und er war in vielen Kriegszonen. He has sat at the deathbed of hundreds of soldiers. Und er saß an Totenbetten von Hunderten von Soldaten. He himself said this. Und er selber sagte. He said the number one regret of soldiers before the dying were that they were not faithful to their wives. Was die Soldaten am meisten bereuten in den Momenten vor ihrem Tod war, dass sie ihren Frauen nicht treu waren. But the wives didn't even know it. Aber die Frauen wussten das ja gar nicht. What happened? Was ist passiert? Whenever you have a sexual relationship with another person, wenn du sexuelle Intimität lebst mit einer anderen Person, a spiritual unity happens. Dann geschieht eine geistliche Einheit. So now let's imagine. So lasst uns vorstellen. You sleep with that person. Du schläfst mit dieser Person. But then the relationship breaks up and you don't get married. Aber dann geht diese Beziehung in Brüche und du heiratest diese Person nicht. You know what just happened? Weißt du, was gerade passiert ist? You two became one. Ihr seid eins geworden. And like with a super glue. Und zwar wie mit einem sehr starken Kleber. And now you pulled apart. Und dann trennt ihr euch wieder. A piece of you stays with that person. Und ein Teil von dir bleibt mit dieser anderen Person. Do that 10 times and what's left of you. Mach dies 10 Mal und dann schau, was noch von dir bleibt. You're in a mess. Dann bist du in einem Durcheinander. So now you're going to be bonded to a wife that you want to stay with forever, or with a husband you want to be forever. Und dann versuchst du ganz nahe oder diese Intimität zu leben mit dieser Person, in such a mess. Wo du wirklich heiraten möchtest und du bist so durcheinander. Or like this picture. Oder wie dieses Bild. You take an apple. Du nimmst einen Apfel. And you begin to take a bite. Und du nimmst einen Biss. Mm, so good. Ah, wow, so gut. I don't like it anymore. Ah, ich mag diesen Apfel nicht mehr. Throw it in the trash. Und dann schmeißt du ihn weg. Why should somebody else have to pick up that apple that you threw away and that becomes their apple? Wieso sollte jemand diesen Apfel wieder auflassen, den du weggeschmissen hast und es als sein Apfel? Doesn't make sense. So nehmen, das macht doch keinen Sinn. So when the Lord tells us to keep pure for marriage, also wenn Paulus sagt, dass wir uns reinhalten sollen für die Ehe, he never wants to take fun away. Ja, dann ist es nie, weil er uns keinen Spaß erlauben möchte. He understands that there is a strong spiritual unity that's happening. Aber er versteht, dass da eine starke geistliche Einheit, die da passiert. And we hurt ourselves if we don't keep it for marriage. Und wir uns selber so verletzen, wenn wir uns nicht für die Ehe aufbewahren. Last question, Reinhard. Und die letzte Frage noch, Reinhard. How far can I go before I get married? Wie weit können wir gehen vor der Ehe? I'm a man. Ich bin ein Mann. Ich habe Hormone. Da ist, was ich euch sage. Wenn du in einer Beziehung bist und nicht verheiratet, ja, dann fühlt es sich so gut an als Frau, wenn man sich so nah umschlingt und so verweilt. For her, it's a feeling of security. Und für sie ist es einfach etwas, das Sicherheit bringt. But for you, it's a movement in your pants. Aber für dich als Mann ist es etwas, was sich in den Hosen bewegt. Why would you start a fire that you can't actually light? Wieso würdest du ein Feuer anzünden, das nicht brennen darf? Why? Wieso? So never ask the question, how far can I go? Also frage nie diese Frage, wie weit du gehen kannst. Ask the question, what I do physically with the partner that I'm not married to What does it do inside of me? Sondern frag, was macht das mit mir, wenn ich so nahe am anderen Partner dran bin? Was macht es mit mir körperlich? Is it gonna stir things up in me physically? Erwühlt es mich total auf körperlich? Then I have to go to run home and take a nice cold shower. Und dann muss ich nach Hause rennen und eine kalte Dusche nehmen. Night I lay in bed and I battle with unclean thoughts. Und die ganze Nacht liege ich dann da und kämpfe mit unreinen Gedanken. And then I'm trying to figure out this problem, but it's so hard. Und ich versuche dann dieses Problem zu lösen, aber es ist so schwierig. So here is what you do. Also hier ist, was du tun kannst. Yeah, I can't give you a rule. Ich kann dir keine Regel geben. The Bible talks about sex before marriage is a thing that God doesn't want us to have. Was die Bibel uns sagt, ist, dass Gott nicht möchte, dass wir Sex vor der Ehe haben. And I explained to you why. Und ich habe euch erklärt, weshalb. But apart from that, the Bible doesn't tell us anything. Aber außerhalb von dem sagt uns die Bibel nichts darüber. So I'm going to tell you something. Und deshalb möchte ich euch etwas sagen. Don't start a fire that you don't want to live. Zünde kein Feuer an, das du nicht brennen lassen darfst und nicht damit leben kannst. Be smart. Sei schlau. It's that simple. Es ist so einfach. Be smart. Sei schlau. So keep a normal, healthy relationship. Lebe eine normale, gesunde Beziehung. It's a smart way to live life. Und das ist eine schlaue Art, das Leben zu leben. I hope this helped. Ich hoffe, das hat euch geholfen. See you next time. Wir sehen uns.